Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by North in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's gone in for the goal of the season! Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, Freunde des VfL Wolfsburg. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur aktuellen Ausgabe. Heute mit einer besonderen Nummer, nämlich ich habe mir zwei Co-Moderatoren hier in die Sendung geholt. Aber natürlich sprechen wir auch über das Spiel gegen den FC Bayern und das heute im Wölferadio. Das gewisse Extra. Ja, und wie gesagt, hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute eine ganz besondere Ausgabe des Wölferradios und zwar bei Lenny in der Küche. Und ich habe mir zwei Co-Moderatoren eingeladen heute, die mit mir durch die Sendung führen werden. Denn wir probieren ja immer mal gerne was Neues hier im Wölferradio. Und das sind zwei, die mich auch immer schon unterstützt haben. Die bekommen mir auch dann immer die entsprechende Widmung am Ende der Sendung, weil sie mich inhaltlich immer so ja, weit nach vorne bringen hier. Und das Ganze natürlich auch ein bisschen für euch machen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Sie heute dabei sind hier in Lennys Küche. Das ist einmal der Sebastian. Namen Sebastian. Hallöchen, Lenny. Ja, und der Wolfgang ist auch mit dabei. Hi. Ja, hallöchen, Lenny. Ja. Ja, schön, dass ihr da seid. Also, falls es hier ein bisschen halt, dann liegt es daran, dass ich vorhin das Leergut weggebracht habe. Alles voller Kisten, ja. Jetzt ist es ein bisschen leerer hier in der Küche. Erstmal Prost, Jungs, ne? Also, wenn wir hier schon so jung zusammenkommen. Und Prost. Salute. Ja, außer PET-Flasche, wie sich das gehört. Aber dafür ist es auch nur Mineralwasser. Ja, Länderspielpause ist wieder rum. War ganz schön ruhig, ne? Oder habt ihr irgendwie so richtig Bambule wahrgenommen beim VfL auch rundum? Nee, ne? Nee, bis auf das, ja, das Spiel gegen Magdeburg, da war ein bisschen was, aber an sich war es relativ ruhig. Was jetzt auch nicht unbedingt störend war, letzte Woche haben wir ja genug Unruhe gehabt. Ja, kann man mal das mal ein bisschen genießen. Ja. Interessant war dieses Highlight-Spiel von Magdeburg, da kommen wir noch später zu, aber. Was bei mir Highlight-Spiel. Der König des Hypens. Unmittelbarer Nachbar. Für die Magdeburger in meinem Büro war das der Hammer. Die haben da vorher schon philosophiert. Gut, da ist ja auch nicht so viel Highlight im Jahr. Muss man ganz ehrlich sagen. Das entsteht langsam. Ja, nee, aber das ist ja gut. Da kommen wir ja nochmal geschmeidig auf, bevor wir dann auf die Zukunft oder die Gegenwart auch kommen. Natürlich noch mal ein bisschen reden über die sportliche Situation beim VfL. Ist ja nicht so, dass wir uns da großartig belohnt hätten jetzt in letzter Zeit. So, also seht ihr auch so, dass wir ein paar Punkte haben richtig liegen lassen? Definitiv. Ja, besonders schwierig sehe ich. Ihr merkt schon, der Wolfgang ist auch sehr niedergeschlagen. Nein, besonders schwierig sehe ich eigentlich, dass wir zwei Siege hatten am Anfang. Und jetzt eben keinen Sieg mehr eingefahren haben. Das macht dann ein bisschen mehr Sorgen, wenn ich dann auch eben an die letzte Saison denke. Ne, die große, berühmte Unentschieden-Serie, 11 Stück waren es ja. Ja, da haben alle so ein bisschen Schiss vor. Ja, da waren ja wirklich gute Spiele dabei, die man hätte gewinnen müssen. Das ist nicht passiert. Und was dann passiert, man hat angefangen schlecht zu spielen. Und das ist, wo ich jetzt aktuell natürlich auch ein bisschen Angst vor habe. Wobei es natürlich zum Glück auch genug Gründe gibt, warum das sich nicht wiederholen kann. Ja, was denn? Was sind die guten Gründe dafür? Da muss ich sagen, ich finde, es ist so ein bisschen auch wie das Spiel jetzt bei der Nationalmannschaft gegen Holland, wo man gesehen hat, man spielt eigentlich, die Deutschen haben eigentlich ganz ordentlich gespielt und haben sich am Ende durch Fehler nicht belohnt. Und was mir aber beim VfL gefällt, ist eigentlich im Moment noch die ganze Körperhaltung, der Spirit in der Mannschaft. Also selbst nach unzähligen Rückschlägen, die wir ja mal haben, wir gehen ja immer in Rückstand, haben wir oft dann noch gepunktet. Jetzt zuletzt nicht, zumindest gegen Bremen nicht. Das war ein ganz doofes Spiel. Aber ich finde so die Körper, die Einstellung und die Körperspannung und die Motivation auf dem Platz, das gefällt mir schon ganz gut. Ich fand auch, die Spiele waren jetzt in der Saison weitestgehend ordentlich bis wirklich sehr gut. Ja. Ja, ich fand sogar gegen Freiburg war das nicht wirklich schlecht. Klar, da waren dann so ein bisschen individuelle Fehler drin, aber es war nicht wirklich ganz schlecht. Und das ist auch der Unterschied zur letzten Saison. Da war es dann eher so, dass man mal ein gutes Spiel gemacht hat, man hat dann leider nicht gewonnen. Aber danach kam meistens mal gleich auch ein wirklich schlechtes Spiel. Mhm. Dann wieder ein ganz gutes, dann wieder ein schlechtes. Und also die Konstanz ist schon ein bisschen da, sehe ich auch so. Also deswegen habe ich auch nicht so viel Sorge oder Bammel, weil irgendwann, wenn du so weiterspielst, aus meiner Sicht wirst du dann dich auch irgendwann mal wieder belohnen. Gut, jetzt hast du natürlich schwere Spiele vor der Brust, vor allen Dingen auch mit Bayern und auch mit Dortmund. Das ist alles keine Laufkundschaft, möchte ich mal sagen. Ja. Aber wenn wir einfach nochmal auf das Spiel gegen Bremen gucken, wisst ihr ja, ich schaue da immer gerne auf die Zahlen, wenn man sich dann anguckt, da war der VfL dann tatsächlich nicht nur die zwei Tore schlechter, sondern auch unterm Strich das, was man auf den Platz gebracht hat. Also Bremen ist ein bisschen mehr gelaufen, also es war fast ausgeglichen, aber auch so was die intensiven Läufe angeht, da ist dann der VfL schlechter gewesen, da hat Bremen deutlich mehr reingeworfen und das war in den anderen Spielen nicht so. Also da hat man von VfL-Seite ein bisschen mehr reingetan. Die Zweikämpfe hat Bremen für sich entschieden, die hatten eine bessere Passquote als wir, die haben bessere Zweikampfwerte gehabt. Also so unterm Strich muss man ganz ehrlich sagen, da sind einige Punkte nicht so gut momentan gelaufen, jedenfalls nicht beim Spiel gegen Bremen. Besonders was meine Schnelligkeit angeht, habe auch daran gesehen, dass es nicht wirklich hochkarätige Chancen gab, auch gegen Bremen, die wir eben in anderen Spielen nicht hatten, wo wir auch mehr Tempo hatten. Wenn dann der Pfostenschuss gleich zu Beginn dann reingeht, dann führst du 1-0. Ne? Aber ist es so? Also wenn du wirklich sagst, hier, wir haben die Nummer, wir müssten mal in Führung gehen und dann machen wir es mal ein bisschen leichter? Also ich glaube einfach, wir rennen halt immer den Rückstand hinterher. Und dann machst du automatisch mehr auf. Wir hatten da, ich bin mir sicher, in deiner Statistik steht auch, dass wir deutlich mehr Ballbesitz hatten als die Bremer. Das heißt, der Ball lief ja eigentlich ordentlich und die Bremer haben es dann schon über Konter ein bisschen gespielt. Ne? Ja, aber das ist so ein bisschen symptomatischer, was die Liga angeht. Also du hast ja selten noch so Spiele, wo dann die Mannschaften dann, wenn sie einmal in Führung gegangen sind, danach massivst auch noch bespielen. Ja, das ist eine ganz wenige Ausnahme in der Liga, sondern die machen erstmal mehr oder weniger dicht. Ne? So wie guck dir das Spiel gegen Leverkusen an, wo wir dann 2-3-1 geführt hatten. Danach war nichts mehr von Leverkusen. Ich kann mich an keine Chance erinnern. Das war eine ganze Halbzeit. Bisschen andere da schon da. Ja, aber so, das heißt, die haben das schon stark verteidigt, die Wolfsburger. Ne? Das war schon, dann fand ich eine sehr gute Defensivleistung. Aber wir kommen ja selten in die Situation zu führen und mal eine Halbzeit dann auch so ein Ergebnis zu halten. Ja, das Spiel gegen Leverkusen war schon länger her. Das ist schon ein bisschen her. Ne? Da war es noch warm. Ja. Apropos warm wie der Oktober ja momentan ist, war es ja auch im Testspiel gegen Magdeburg, schönes Wetter und hinten draußen noch eine nette Autogrammstunde, die der VfL gemacht hat. Das Spiel zwischendurch, ich habe mir da ein bisschen was von angeguckt, das ist ärgerlich gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du so ein Spiel eigentlich 5-1 oder was gewinnen musst, bei einer Anzahl von Chancen, vor allen Dingen der Kollege Ginzek, das war echt klasse. Bei der einen Szene, da macht er alles richtig, startet aus der eigenen Hälfte, lässt drei Mann stehen, überluft den letzten Mann, der da reingrätscht, läuft allein auf den Keeper zu, umkurvt ihn und schiebt ihn neben das leere Tor. Und dann denkst du, ich hab da mit Holger Beimanns dann da gestanden und wir gucken uns beide an und da habe ich auch so gesagt, Balli, den hättest du auch noch gemacht. Er sagt, er wäre gar nicht so schnell vorne gewesen. Aber egal, das sind natürlich so Sachen, das nagt dann, glaube ich, auch so ein bisschen an einem Stürmer. Man muss sich der Verein, also die Mannschaft muss sich mal wieder belohnen. Die haben sich am Anfang belohnt mit Siegen, dann haben sie sich belohnt mit Spielen, die sie gedreht haben oder zumindest zurückgekommen sind. Ja, und jetzt müssen sie sich mal wieder belohnen im Sinne von einem souveränen Sieg. Das wird natürlich schwer gegen die Bayern und gegen Dortmund, aber jetzt gegen Magdeburg beispielsweise, da hätte man sich belohnen können und es ist schon wieder hinten losgegangen, weil sie dann die Dinger nicht gemacht hat. Ja, das ist doch alte Fußballerweisheit. Also das ist so oft, wie ich den dummen Spruch gehört habe, wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du hinten rein. Ja, und genau so war es dann. Magdeburg war in der zweiten Halbzeit zumindest gleichwertig, gab auch viele Umstellungen. Darf man auch nicht vergessen, dass da irgendwie 5 Leute von der U23 auf dem Platz standen und dann 3 Ligen Unterschied in der Höhe, zumindest zum Bundesliga-Niveau. Weil die Magdeburger, glaube ich, auch viel gewechselt haben. Ja, klar, ja, das ist klar. Aber wenn du, also Regionalliga zur zweiten Bundesliga ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. Also das hat man dann auch schon gesehen. Aber es ist gut von Labbadia, beziehungsweise hat er auch keine Wahl gehabt wegen der Länderspielpause. Aber zumindest dann die Jungs auch mal reinzuwerfen. Und der Taschi war da drin, der dann mal reinkam und auch mal wirklich fast auch noch mit einem Traumtor mehr oder weniger den Sieg auch fast klar gemacht hätte. Also da schlummert einiges an Potenzial. Ich meine, nicht umsonst die U23 ja super dabei in dieser Saison, was das angeht. Aber lass uns mal dann die Nummer nochmal beiseite schieben und ja, auf so das typische Geplänkel in der Länderspielpause kommen. Das ist ja immer die Zeit dann auch für große Interviews. Jörg Schmadtke hat auch eins gegeben. Da gab es ja auch das eine oder andere Aufregerchen drum, möchte ich mal sagen, beziehungsweise Diskussionen über den Inhalt. Ein paar Punkte würde ich ja gerne auch mal nochmal besprechen, nämlich, dass er gesagt hat, der auslaufende Vertrag von Bruno Labbadia läuft ja bis Sommer nächsten Jahres, dass er gesagt hat, in Einvernehmen mit dem Trainer oder das, was er wahrnimmt, reicht, wenn man den irgendwie im Frühjahr verlängert. Richtig oder nicht richtig? Finde ich völlig in Ordnung, erst recht, weil Labbadia dem zugestimmt hat, oder? Die sind ja einig, die naja, gut, das würde, das würde, Februar machen. Ich mache jetzt mal den Avocado, Avocado Diabolus, wie das heißt, wenn du hingegangen wärst und sagte, das ist Bruno, wir geben dir einen 5-Jahres-Vertrag jetzt. Meinst du, der hätte Nein gesagt? Nein, das sicherlich nicht. Hat er nicht, aber er tat sich auch schwer zu verlängern. Ne? Man darf nicht vergessen, oder was heißt zu verlängern, den Vertrag zu erfüllen. Ne? Es war ja nicht, stand ja zu Beginn der Saison nicht fest, dass er tatsächlich unser Trainer bleibt, weil er ja auch selber schon Forderungen gestellt hat und Veränderungen gefordert hat. Das heißt, ich glaube, er ist auch relativ selbstbewusst in seiner Position bei den Verhandlungen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, das ist mal eine andere Perspektive, glaube ich. Also kann sein, glaube ich aber nicht. Weil ich glaube, wenn ein Trainer heutzutage ein Geschäfts- und Vertrag bietet, was ich daran bemerkenswert finde, normalerweise wäre ja typisch gewesen, siehe VfB Stuttgart, ja, du verlängerst den Trainer langfristig, um ihn dann noch 5 Spiele mehr auszutun, wo alle vorher gesagt haben, das kann auch genauso kommen, ja, inklusive mir, wo er gesagt hat, Korkut ist die erste Trainerentlassung in dieser Saison. Also, wir sind ja aber auch nicht im Ländle. Wir sind ja nicht so im Ländle, ja, genau. Aber das sind so Punkte, wo man auch sagen kann, also ist das jetzt auch mal jetzt von der sportlichen Führung tatsächlich auch mit Augenmaß? Also sprich, wir wollen gucken, die Ansätze sind gut, aber verfestigt sich das Ganze? Also, genau, da haben wir eigentlich gut beschrieben. Das ist aus der Sicht von Schmack. Hast du mich gerade gesiezt oder was? Haben Sie richtig beschrieben? Haben der VfL. Das ist doch eine Respektsperson. Der Herr Lenny. Herr Resch. Herr Nero, wenn er. Herr Nero. Für Sie, Herr Nero. Ich gucke ja gerade auch den Herr der Ringe wieder. Herr Frodo. Herr Frodo, ja, danke schön. Ja. Nein, das ist eigentlich richtig beschrieben. Aus der Sicht vom Verein oder vom Schmack ist es erstmal richtig, das so anzugehen. Wirklich erstmal gucken, ist das auch nachhaltig, was da jetzt im Moment entsteht oder entstanden ist. Nachhaltig, das ist das so ein schönes Modewort. Ja, muss ja immer nachhaltig sein. Ja. Ja, gut, also ist jedenfalls mal eine interessante Entscheidung, das so zu machen, aus Wolfsburger Sicht. Und ich finde aber, und das auch nochmal sozusagen, die Art und Weise, wie Labbadia sich präsentiert, auf den Pressekonferenzen, wie er umgeht mit den Leuten, wenn man ihn nochmal in der Stadt trifft und so weiter und so fort. Der wirkt ehrlich, der wirkt, als hätte er Bock auf Wolfsburg. Mhm. Und er hat die Mannschaft, das muss man ja ganz klar sagen, im Gegensatz zu dem, was da vorher rumgekrochen ist, hat er verbessert. Also in der Art und Weise, wie es gemacht worden ist. Und er hatte überhaupt keinen leichten Stand, ne? Wenn man überlegt, sein erstes Heimspiel und was da von der Kurve kam. Oder, das hat sich dann, ja zum Glück auch gegeben. Das hat sich zum Glück gegeben. Da würde ich mir zum Beispiel mal wünschen, dass es da auch mal ein neues Lied gibt, und zwar ein Pro Labbadia-Lied, aber das kommt vielleicht ein bisschen später, wenn die Erfolge noch mehr mit einhergehen. Was auch sehr hilfreich ist, glaube ich, dass jetzt die Fans nicht da stehen und sagen, Labbadia ist der große Held hier. Das passiert ja auch nicht. Ne? Und in gewisser Weise ist irgendwo Realismus dann da eben. Hm. Und eben die 2 Saisons vorher, wo es halt nicht gut lief, eigentlich beknackt. Dass das eigentlich so auch in den Hinterköpfen wissen, dass alle irgendwo vorsichtig sind. Einmal der Verein selber, aber auch die Fans, denke ich. Aber trotzdem machen sie auf mich so den Eindruck, als würden sie eine Einheit bilden. Also sie lassen im Moment, finde ich, nichts von außen so rein. Also die stellen sich als Team, mit Schmadtke, Schäfer und Labbadia, finde ich, wirken die auf mich als Einheit. Sehr einig. Sehr einig. In ihrem Tun und auch in ihrem Miteinander. Also das muss ich schon sagen. Ja. Das ist nicht so eine One-Man-Show wie jetzt in der Vergangenheit, wenn dann vielleicht mal, wie gesagt, ein Magath kam oder ein großer Star-Trainer, sondern das ist alles im Prinzip, wirkt recht harmonisch. Die haben ja auch gerade erst angefangen aufzusagen. Ja, ja. Mal gucken. Also da muss man noch ein bisschen, glaube ich, Zeit auf ins Land gehen lassen. Wir waren ja beim Thema Schmadtke und bei dem Interview, das er auch gegeben hat, waren da viele interessante Passagen drin. Das Zweite, was ich mal besprechen wollte, weil es da so ein bisschen Aufregung drüber gab, er sagte von wegen, was so Entfremdung der Fans vom Fußball angeht, benutzte er das Wort, ja, wir müssen wieder uns ein bisschen mehr um unsere Kunden kümmern, so ungefähr. Und dieser Begriff, da gab es dann tatsächlich auch ein paar VfL-Fans, die da sehr allergisch drauf reagiert haben, so nach dem Motto, wer mich als Kunde bezeichnet, der kann mich mal am Abend besuchen, so ungefähr. Und ich habe das dann auch gleich mal reingegeben und zur Diskussion gestellt bei mir auf den Seiten, und Da gab es dann aber auch Antworten in die Richtung, das war eigentlich gar nicht, es ist gar nicht so wild, so eine Bezeichnung. Ne? Das ist so eine gegenteilige Meinung. Ja? Also man muss es auch nicht dramatischer sehen, als es ist, weil es eher, weil es keine Bezeichnung der VfL-Fans gewesen ist, sondern im Fußball letztendlich allgemein. Ne? Aber eine Antwort, die hat der Marcel mir geschickt über Twitter. Er sagte, Kunde ist ja bekanntlich König. Wenn man aber weder Kunde noch Fan ist, sagt diese Formulierung wohl alles, worum es denn heute im Fußball geht. Fans sind es jedenfalls nicht. So, das, da, Sebastian, da bist du ja wahrscheinlich, gehst ja wahrscheinlich eher d'accord mit, ne? Ja, also Kunden kann man das nicht nennen, weil es sind Fans, das ist ein eindeutiger Unterschied. Das sehe ich bei der Musik auch, wo ich von Ben großer Fan bin. Da bin ich auch nicht Kunde, aber man fühlt sich ja manchmal natürlich so, wenn man dann wie behandelt wird, was für Preise aufgerufen werden. Aber ist das nicht ein normaler, Begriff mittlerweile? Also wenn du, wenn du was kaufst, also es geht jetzt nicht, also du sollst, das impliziert immer so, als würdest du abqualifiziert werden, quasi vom Fan zu einem Kunden, der da nur hingeht und sozusagen wie in Europa, so, und weil es halt ganz viele gibt, die da mehr reinstecken an Herzblut als jetzt sowas. Aber ist es nicht einfach eine Anführungsstrichen, eine Bezeichnung für jemanden, der etwas käuflich erwirbt, was wir ja alle tun, wenn wir ein Bier kaufen, wenn wir eine Wurst kaufen, wenn wir ein Ticket kaufen? Also ich finde, dieser Begriff Kunde, ich würde mich an sowas gar nicht aufregen, ich würde mich darüber nicht aufregen, weil es ist für mich Wortklauberei. Wenn man jetzt überlegt, ich finde, es ist wichtig, dass man authentisch rüberkommt. Und wenn dann der Begriff Kunde dabei fällt, im Arbeitsleben, dann benutzt man manchmal vielleicht Begriffe für den Kunden, obwohl der Fan gemeint ist. Also im Endeffekt, ich sehe es so, es gibt zum Beispiel Vereine wie St. Pauli, die machen immer einen auf, wir sind Ultra und wir sind Punk und wir sind sowas von fannah, aber verkaufen sogar das allerletzte das von ihrem Logo und verkaufen alles, was man verkaufen kann. Das ist deren Geschäftsmodell. So, was ist jetzt ehrlicher? Ist der ehrlich, der sagt, ihr seid für mich Kunden, ich will aber trotzdem an eurer Seite stehen? Oder ist der ehrlich, der sich bewusst auf die Fanseite stellt und das darstellt, aber in Wirklichkeit die genauso als Kunden sieht und den auch jeden Fall nicht aus der Tasche ziehen will? Ich persönlich würde mich an sowas nicht über sowas nicht auf. Schlimm finde ich es eigentlich jetzt nicht. Ja, was jetzt auf einmal? Nein. Eben noch gesagt, geht gar nicht. Es ist jetzt nicht. Du bist Meister im Rückwärtsrudern. Olympiasieger. Den kenne ich ja irgendwo ja nicht. Nein, ich finde das jetzt nicht wirklich schlimm, aber ungeschickt, so würde ich es mal formulieren. Kannst du auch mal so sagen, ne? Ich bin Kunde, wenn ich ein Produkt kaufe, und zwar mal wegen Butterkekse. Ich finde Butterkekse toll, aber ich tätowiere mir das nicht auf den Rücken, wie den Verein. Ja, schöner Vergleich. Klar, das geht ja in die Richtung, ich glaube auch, das ficht mich jetzt als Fan überhaupt nicht an, ja, weil ich fühle mich da nicht mit gemeint, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß aber, was Jörg Schmadtke, glaube ich, meint, nämlich an dem Punkt, dass, und das ist ja das Entscheidende, was wir dann im Kontext dann noch sehen müssen, zu sagen, jemand, der in sportlicher Verantwortung ist, und zwar nicht nur beim VfL Wolfsburg, sondern damit auch in der DFL, also damit dann auch letztendlich in den Gremien da zu Hause ist, zu erkennen und zu sagen, der Weg, den wir da eingeschlagen haben, insgesamt im deutschen Fußball, ist nicht richtig. Und genau. da müssen wir dran ansetzen. Und wenn wir bei der Begrifflichkeit schon anfangen zu streiten, können wir machen, aber wichtiger ist ja, dass dann letztendlich was an den Inhalten auch hinterher bei rauskommt. Und man darf nicht vergessen, in so einem Stadion, da hat man von 30.000 Zuschauern sind 3.000, 4.000, 5.000 Gästefans, was auch für den VfL gewissermaßen Kunden sind. Und die VIP-Plätze sind auch Kunden und die Lieferanten oder die Firmen, die dort Logen kaufen, sind auch Kunden. Also im Endeffekt. Wobei da auch Fans sind, die sind auch volles Fan. Also das keine ist Frage. Das aber es ist halt, nicht jeder ist ein Fan aus der Nordkurve, sondern es gibt auch Fans, die in der Loge sitzen. Also ich würde jetzt die sagen. Kann man auch nicht mal Kunden bezeichnen. Also mir wäre das egal. Ich würde sagen, ich bin Kunde und Fan. Ja, ja. Ich kaufe mein Bier und schreie beim Tor. Ja, und für den VfL habe ich auch was übrig. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich bestätigen können. Genau. Okay, aber von wegen bestätigen ist etwas, was auch ganz gut auf das nächste Thema aus den Äußerungen von Jörg Schmadtke jedenfalls zutrifft. Der hat nämlich auch gesagt, wir müssen uns bestätigen im Sinne von, wir müssen selbstbewusster auftreten. Er hat sogar das Wort arrogant benutzt. Also ein bisschen arrogant müsste man auch sein. Wir sind kein Anhängsel der Bundesliga. Wir sind über 20 Jahre dabei, haben Erfolge gefeiert. tragen es aber nicht nach Hause, nach draußen und sagen dann eher so, also manche, wie hat das formuliert, als ob man sich entschuldigen müsste, dass man in Bundesliga spielt. Das heißt, normalerweise könnte man sagen, nach den 2 Jahren Relegation müssen wir mal ganz kleine Brötchen backen. Jetzt ist eher so die Nummer, wir müssen ein bisschen mehr Sachen stolz nach außen tragen. Es war aber auch ein bisschen verbunden, wenn ich mich recht entsinne in dem Interview, mit dem Thema neue Spieler auch holen. Ne, das heißt, als Spieler sagt dann der Berater, geh da ruhig hin, dann kriegst du ordentlich Kohle. Und auch da ein bisschen Arroganz zeigen, so, nee, so ist es nicht. Wir haben einiges erreicht hier. Sei doch froh, wenn wir Interesse an dir haben und beim Spiel. Warum wir das jetzt viel mehr Geld verdienen, das unbedingt, weil wir nur der VfL Wolfsburg sind. Sie das als Wertschätzung. Nur der VfL. Ja. Ja. Nicht nur als Wertschätzung, sondern auch, wir wollen ja auch letztendlich, und das ist ja das, was da so an Werten dann auch dahinter steht, ja, sagt dem Motto, wer zu uns kommt, der hat sich gefälligst auch ein bisschen nach uns zu richten. Ja. Und nicht so wie in der Vergangenheit, wo wir uns nach Leuten gerichtet haben, die gerne ins Vapiano gegangen sind höchstens und ansonsten den ICE nach Berlin benutzt haben. Und genau da kommen wir hin. Ich finde, das ist das, was Schmadtke mit seiner gelassenen Art aber durchaus repräsentiert, dass er sagt, hier Freunde der Sonne, ihr seid hier in Wolfsburg, ihr könnt die breite Brust ruhig tragen, ihr könnt ruhig zu dem Ganzen hier stehen, was hier ist, denn das ist bis auf 2, 3 andere Vereine einzigartig in der Liga, was diese Trainingsmöglichkeiten etc., das die Infrastruktur betrifft. Und das sollte man auch, das ist das, was er repräsentiert. Und was der Schäfer wiederum repräsentiert, ist, dass er sagt, so eine Typen, und jetzt hoffe ich auch, dass das immer eintreffen wird, so eine Typen wie ein Draxler, Fehlpass-Draxler, sagt man auch. Wieso hat er 2 Vorlagen gegeben? Draxler, dass der... Ich dachte, war Skat. Dass so ein Spieler, der als Vertragsspieler vom VfL in einem Stern, Spiegel, Fokus, sonst wo Interview offenkundig sagt, das Schönste in Wolfsburg ist der IC nach Berlin. Und das alles noch, als er bei uns unter Vertrag stand und seine 5 Millionen oder wie viel auch da abgegrast hat. Also sowas, auch nicht. Sowas darf nie wiederkommen. Und da muss auch die Arroganz dann vielleicht auch mal, kann man auch den Begriff Arroganz nennen und sagen, sowas lassen wir uns hier nicht bieten und wir müssen uns bieten lassen. Der Alofs hat es sich bieten lassen, der hat jetzt in Schutz genommen und gedeckelt. Und das ist auch eine Sache, was uns in der öffentlichen Wahrnehmung unheimlich geschadet hat, aus meiner Sicht. Es wird ja immer so gesprochen, als wollen so junge Spieler oder sowas einfach nur in eine tolle, hippe Stadt rein und sowas, wo sie ständig was unternehmen können. Wie zum Beispiel Gelsenkirchen oder sowas. Ja, oder ja, genau, Aubameyang ist ja nicht umsonst aus Dortmund immer nach Mailand geflogen. Egal. Aber es gibt einen Haufen Spieler, die finden eigentlich das eher toll, dass sie eine gewisse Ruhe haben hier. Ja. Man muss sich mal angucken, wie viele Fußballer sind eigentlich schon ziemlich jung verheiratet, haben Kinder. Die finden das ja dann wahrscheinlich toll, dass sie auch hier gleich einen Wald haben um die Ecke. Ganz viele Spieler wohnen hier in Wolfsburg. Verdienst Asche ohne Ende und hast deine Ruhe. Wo hast du das in der Bundesliga? Bei einem großen Verein, jetzt mal ehrlich. Ne? Und gut, die Frage ist, ob man das will, aber einer, der absolut zu schätzen weiß offensichtlich, was er hier hat, weil das hat er nämlich auch in einem Interview gesagt, ist Maximilian Arnold, der gesagt hat, man ist auch sehr zufrieden oder er ist auch sehr zufrieden mit dem, was er hat. Er hat dann noch so die Nähe zu seinen Eltern angeführt. Also da ist jetzt kein Wechselgedanke bei ihm angesagt, dass das angeht. Also der ist ja nicht nur ein Gesicht letztendlich auch ein Stück weit für den Verein. Und weil er auch aus dem eigenen Nachwuchs kommt, sondern ist sich dieser Rolle auch sehr bewusst. Und dennoch hat man ihn nicht, weil die Mannschaft ja den Mannschaftsrat zum Beispiel gewählt hat, auch den Kapitän, ihn da reingewählt. Er hat dann schon gesagt, dass ihn das so ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Ich finde das auch schade. Ich finde es auch schade. Mhm. Aber letztendlich war es ja so, dass vielleicht seine Art dann nicht so angekommen ist. Vielleicht ist auch so in der Mannschaft so ein Motzkoffer, was halt nicht, was nicht heißt, dass sie den nicht mögen, aber was vielleicht, wo sich viele denken, na, das ist aber nichts Richtiges für den Mannschaftsrat dann. Ja. Also ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn man auch mal Leute hat, die dann auch mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, ne? Und dann noch mal ein bisschen drin rumgucken. Also das ist ja, das siehst du ja mittlerweile bei Toni Kroos zum Beispiel auch, der immer unbequemere Interviews gibt mittlerweile und auch andere Spieler durchaus mal kritisiert. Ich persönlich finde das nicht schlecht, wenn man die Leistung bringt. Ne? Ja. So wie Also das ist natürlich ein schmaler Grat. Draxler hat sich nach dem Länderspiel darüber aufgeregt, dass es in der Offensive noch nicht keine Durchschlagskraft hat, aber sagt zweimal in dem Interview, dass 2 Tore auf seine Kappe gingen. Naja, das hätte 1-0 gestanden, hättest du nicht diese Böcke gemacht, dann hättest du vielleicht noch eine Chance gehabt, das 1-1 zu schießen. Also man muss die Leistung schon die abliefern. Aber bringt, um da zurückzukommen drauf, bringt Maximilian Arnold momentan die Leistung? Dass er sich diese Rolle auch erlauben kann. Ja? Neben im Stadion sitzt ja einer, der ja sagt, ne, ah, nicht so toll, was er jetzt momentan spielt. Ich dachte, ihr beide sitzt nebeneinander. Genau. Okay, kannst du sagen. Ich finde eigentlich, das hat sich eigentlich wirklich stark gebessert. Eigentlich finde ich in dieser Saison, er ist deutlich stabiler geworden. Mit dem Ball, letzte Saison oder davor die Saison, hat er immer wieder Ballverluste gehabt, unnötige, wo er dann vielleicht auch liegen geblieben ist. Und das hast du jetzt, finde ich, gar nicht mehr. Der ist viel ballsicherer und ist eigentlich in seiner Position sehr wichtig da im Mittelfeld. Diese Ruhe hat. Denke ich ein bisschen an Schweinsteiger. Bei dem ist es ja auch so gewesen, dann, dass er eben, als er dann ein bisschen zurückgesetzt wurde, plötzlich aufgeblüht ist und zum Weltklasse-Spieler wurde. Mir ist Arnold im Moment für die Spielweise, die wir spielen, mit diesem Pressing, mit diesen drei, immer so auf den Gegenspieler mit zwei, drei Leuten gehen und den beackern und dann die Räume, wenn man den Platz hat, dann die Räume schnell nutzen. Dafür ist er mir ein bisschen zu antrittslangsam. Also er ist mir manchmal, wenn ich das vergleiche wie Gerhard, ich glaube gegen Leverkusen war das, wie stark der da gespielt hat auf derselben Position, ich bin der Meinung, der hat dieselbe Position gespielt, da hat mir der Gerhard in diesem Fall besser gefallen. So rein von der Schnelligkeit und von den Läufen, die er in die Spitze gemacht hat. Und das fehlt mir beim Arnold. Arnold ist natürlich ein Spieler, der wirklich im Moment kaum Fehlpässe schlägt und kaum Fehler macht. Also das muss man ihm lassen, der ist stabil. Wichtig in der Position. Ist stabil, ja. Was ich natürlich schon gerne mal vermisse, ist mal einen ordentlichen Schuss. Mein Tor ist recht. Ja. Das vermisst er auch. Er kann ja links wie rechts. Er kann eher links. Ja. Aber auch rechts. Aber ich finde es trotzdem schade, dass er nicht im Mannschaftsrat ist, weil ich es schon wichtig finde, dass so eine Figur, die als längster, also als ältester Bundesligaspieler, kann man sagen, oder von der Anzahl Spielen, der hat es schon, dass man sich verdient, in diesen Viererrat gewählt zu werden. Und weil er ja auch irgendwo nah mal an der Kapitänsbinde war und so, da hätte ich ihn mir zumindest in diesem Vierergremium schon gewünscht. Weil er mir auch echt sympathisch ist. Ich sehe den regelmäßig mal, so, der macht wirklich einen sehr sympathischen Eindruck. Ich habe auch neulich gesehen. Mit seinem weißen Holland-Ratz durch die Stadt fährt. Das sieht schon ganz lustig aus. Weiß naja, ich bin mir nicht sicher, ob er sich das mal von seiner Frau geliehen hat. Ich habe keine Ahnung. Tourneck hat jetzt Holland-Ratz? Okay, ja, also wie gesagt, die Statistiken sind zumindest in Ordnung bei ihm, was ich da immer so verfolgt habe die letzten Wochen. Aber ich kann eure Punkte natürlich ein Stück weit auch letztendlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite hast du ja jetzt durch die Ausfälle von Camacho und Gelavogui fast kaum noch Leute, die ein bisschen defensiver auch denken können oder auch ein bisschen weiter hinten spielen können auf der Doppel-6. Weil eine Doppel-6 Gerhard und Rex Bejay, das sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber gut, wir werden es sehen. Dann auch am Samstag gegen Bayern. Kurzpassspiel. Ja, großes Thema unter der Woche war ja die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Insbesondere ja, nach dem Holland-Spiel, da gab es ja richtig Bambule. Ne? Und wir haben uns auch so überlegt hier beim Wölferadio, ne? Die fünf Dinge, die Jogi Löw noch retten könnten. Was sind denn das auf Platz 5? Ja, was gibt's denn da so? Lass uns mal überlegen. Also ich glaube, der Löw, der ist ja so ein Qualmer, ne? Wenn der jetzt auf dem Platz rauchen dürfte, ich glaube, dann könnte die Mannschaft nochmal die Leistung richtig abrufen. Also Platz 5. Rauchverbot. Platz 5, Aufhebung des Rauchverbots. Das könnte der Coach hinzu. In der Coach. Okay. Auf Platz 4. Was haben wir da noch? Thor und die Avengers. Ja. Auf Platz 3 wäre Jogi Löw. Und was Jogi Löw noch retten könnte, ja, Donald Trump unterschreibt das Gnadengesuch. Sehr schön. Genau. Ja. Wie viel heißt 3? Auf Platz 2. Also aktuell würden die Freien Wähler, glaube ich, dem Jogi Löw gut zu Gesicht passen. Also er soll koalieren. Koalition mit den Grünen und den Freien Wählern. Sehr schön. Genau. Ja, und auf Platz 1, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Was könnte Jogi Löw noch retten? Mesut Özil. Ja. Glückwunsch noch nachträglich, Mesut. Glückwunsch, Mesut. Musstest du fegen? Dann eine andere kuriose Nummer, die in der Bundesliga passiert ist, nämlich die Freundin von Yusuf Pausen hat eine neue Geschäftsidee entwickelt, Yusuf Pausen von RB Leipzig, denn die Freundin vermietet jetzt Handtaschen. Ja, großartig. Wer braucht denn mal eine Miethandtasche? Ein Miet ist ein Handtaschen ist Sportservice. Und wer hat da gleich zugeschlagen und für seine Freundin angeblich ein Dauerabo abgeschlossen? Also, Max Kruse? Max Kruse? Genau. Ja, genau. Ja. So, und ein Ding, Sebastian, das hast du aufgetan. Da habe ich ja gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist gut. Echt eine fiese Nummer. Und zwar hat ein Sponsor, ein Bussponsor des BVB in Dortmund, ein Gewinnspiel veranstaltet mit der Gewinnspielfrage, wie viele Spieler, die damals mit im Bus saßen, als der Anschlag passierte, sind aktuell im Kader des BVB. Ja, und das ist der originale Umfrage. Das original. Preisfrage. Ja, gut. Aber ich habe gehört, der FC Bayern hat schon nachgezogen, ne? Ja, eine noch eigentlich schlimmeres Gewinnspiel ist folgendes. Und zwar haben sich die Bayern-Fans gefragt, also es gibt ein Quiz, wie viele männliche Insassen haben Uli Hoeneß in seiner Zeit in Landsberg in der Zelle besucht? Also, das ist eine Schätzfrage. Das Gewinnspiel ist, also, das kommt ja aus Bayern, ne? Und, da gibt es dann zwei Karten für 1860 gegen den BTSV. Also, Top-Preise mitmachen. Komm, macht mit. Kombinationsspiel. Ja, Spiel gegen Bayern ist ja am Samstag, gelle. Übertragen wir auch wieder live bei Wölfe Radio Arena live. Sind wir wieder am Start. Und ich habe mich vorab mit meinem Experten für den FC Bayern beim Wölfe Radio unterhalten. Und der erst neulich mit Nico Kovac ein Interview gedreht hat. Das hören wir uns jetzt mal an. Ja, und dafür begrüße ich ganz herzlich den Mario Kottkamp. Er ist von der Produktionsgesellschaft Jau Media in München und hat erst neulich für die ZDF Sportreportage mit Nico Kovac gedreht. Grüß dich, Mario. Hallo, Lars. Ja, Nico Kovac, als du mit ihm gedreht hast, so rund um den Saisonauftakt, hat er auf dich da schon den Eindruck gemacht, dass es wohl schwer werden könnte in München? Nee, ganz im Gegenteil. Also das war wirklich ein toller Auftritt. Das ist auch, wie ich finde, ein sehr sympathischer Mensch in diesem Zirkus Bundesliga selten anzutreffen. Und es war auch so, dass er wirklich über die Vorbereitung, wir haben ihn da lange begleitet, eine sehr gute Figur gemacht hat beim Training, sehr klare Aussagen, sehr klare Anweisungen. Die Spieler waren auch begeistert von dem, was er gemacht hat. Das, was jetzt in den letzten, sagen wir mal, 3, 4, 5 Wochen da passiert ist, war da überhaupt nicht absehbar. Also ich war da jetzt auch ein bisschen überrascht und was man vor allem da jetzt auch so an Internen hört aus der Kabine und wer sich da jetzt alles äußert und auch Spieler und Verantwortliche aus Frankfurt, die sich jetzt über ihn äußern. Also momentan unglückliche Phase, unglückliche Figur und Ende offen, würde ich sagen. Dann frage ich nochmal so ganz direkt, gibt es ein Ultimatum für Nico Kovac? Sprich, wenn das Wolfsburg-Spiel verloren geht, ist er dann weg? Nein, also Ultimatum vom Verein aus gar nicht. Was ich da weiß, ist, dass er da volle Rückendeckung hat. Uli Hoeneß hat das ja letztens auch nochmal bestätigt, dass er eigentlich bis aufs Blut ihn verteidigen wird, was das im Endeffekt dann auch heißt. Das lassen wir mal ein bisschen offen. Aber von der Seite gibt es da nichts. Von der medialen Seite her wird es natürlich zapfig werden, wenn er das Spiel jetzt gegen Wolfsburg verliert. Das ist ganz klar. Ich meine, 4 Spiele in Folge nicht gewonnen. Und jetzt in Wolfsburg, und wenn es da eine Niederlage setzt, dann wird's spannend. Vor allem spannend ist jetzt, was ich finde, ist die Figur Hasan Salihamidžić als Sportdirektor. Da kommt meiner Meinung nach viel zu wenig bis gar nichts. Und mal gucken, wie lange sich die Bayern das Thema anschauen, ob der nicht vielleicht noch viel eher dann möglicherweise dran glauben muss als der Trainer in diesem Fall jetzt mal. Ist jetzt eine interessante und vielleicht ein bisschen steile These von mir, aber mit einem starken Mann an der Seite, wie es mal Matthias Sammer war in München oder auch Uli Hoeneß selbst als Manager, hätte es sowas wie jetzt gerade momentan vermutlich nicht gegeben. Also es ist ja auch so gewesen, dass unter der Woche ein Basketballspiel war und Nico Kovac war da zu Gast bei den Bayern Baskets und ist da ausgepfiffen worden von den Leuten. Also die Rückendeckung für den Trainer könnte sicherlich anders aussehen, als sie momentan aussieht. Ja, aber woran liegt es denn, dass es bei den Bayern nicht läuft? Falsche Einkaufspolitik im Sommer, Grüppchenbildung in der Mannschaft, Spieler unter Normalform, was glaubst du, was sind da die Gründe? Also ich persönlich finde das ja mal ein bisschen billig, das auf eine Einkaufspolitik zu schieben, weil die Jungs, die da sind, kriegen auch aus meiner Sicht vernünftiges Geld oder vielleicht sogar mehr als vernünftiges Geld und dann sollten sie die Leistung bringen und eine Blutauffrischung war ja in gewissem Maße sogar da mit Gnabry und mit Goretzka und sie haben ein paar Leute abgegeben, das heißt, sie haben sich ja im Grunde noch mehr Meckernde von der Payroll runtergeschoben, wie jetzt Bernat als Beispiel. Das finde ich ein bisschen zu einfach. Ich glaube ganz ehrlich auch, dass es in der Mannschaft nicht stimmt. Warum das zurzeit der Fall ist, kann ich schwer sagen. Aber das würde ich sagen, weil die ersten 7 Spiele waren ja top, da ist es gelaufen und jetzt momentan läuft es irgendwie nicht und die scheinen sich auch alle nicht so ganz grün zu sein. Das ist so meine Begründung, wenn ich das Spiel gegen Leverkusen gesehen habe, wo sie meiner Meinung nach ja so gut wie überhaupt gar keine Torchance hatten, keine vernünftige. Leverkusen ist plötzlich Gladbach natürlich. Und dann das Spiel dadurch 3-mal, wo sie in den Konter reinlaufen, quasi dann relativ dämlich verlieren. Also da scheint momentan einiges im Argen zu liegen. Und vielleicht hätten sie den Wiesenabend oder Nachmittag mal dazu nutzen sollen, um sich mal auszusprechen. Offenbar sind da ja aber auch einige mit einer Fleppe wieder direkt abgehauen. Also ich glaube, dass da einige Spieler einfach auch mit sich selber viel zu viel zu tun haben und dann viel zu viele Nebenkriegsschauplätze haben momentan. Und wenn es dann von automatisch nicht läuft und die Ergebnisse nicht da sind, dann kommt es dazu, zu dem, was es gerade mit sich bringt in München oder was man gerade sieht. Ein anderes Thema in den vergangenen Wochen war ja auch so der Vorwurf der sportlichen Führung bei Bayern. Bayern-Stars auf dem Platz würden gejagt werden von den anderen Mannschaften, die würden da richtig hinlangen. Wie ist denn da deine Meinung zu? Das ist ja aus meiner Sicht absoluter Blödsinn. Was willst du denn machen, wenn du eine Mannschaft bist, die gegen Bayern München spielt? Welche Chance hast du denn? Du weißt von Anfang an, möglicherweise oder höchstwahrscheinlich bist du spielerisch unterlegen. Also was mache ich, wenn ich eine Mannschaft bin, die spielerisch unterlegen ist? Ich versuche, das in die Waagschale zu schmeißen, was ich habe. Das ist möglicherweise meine Körperlichkeit. Und solange das in Grenzen bleibt, ist das, wie ich finde, ein legitimes Mittel. Ja, und ich habe die Spiele, ich habe viele Spiele gesehen. Die Verletzungen waren in der Tat unglücklich und sind auch zum Teil oder zum großen Teil sogar aus Zweikämpfen passiert. Aber da kann man jetzt auch nicht sagen, dass es übermaßen hart zuging. Das waren auch manchmal Pech-Zweikämpfe, die einfach so passieren. Dass sich natürlich ein Trainer dann hinstellt, wenn er in den ersten 3 Spielen 3 Stammspieler verliert durch Verletzungen nach Zweikämpfen und sagt, pass mal auf, was ist denn hier eigentlich los? Das kann ich nachvollziehen aus seiner Sicht. Ich persönlich kann mich nur an das erste Spiel gegen Hoffenheim erinnern und die Hoffenheimer haben das für ihre Mittel gut gemacht. Das war eine Wahl, den Bayern halt auf die Füße zu treten und denen weh zu tun. Nochmal, im Rahmen des Erlaubten. Aber ich finde das legitim. Da müssen sie Mittel finden, sich zu wehren. Und das ist sicherlich nicht, sich zu beschweren. Was erwartest denn du dann für ein Spiel gegen Wolfsburg am Samstag? In der Tat eine interessante Frage, weil ich glaube, das wird ein ganz interessantes Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern da nochmal verlieren. Weil ich einfach glaube, dass das passt als hinten vorne gerade irgendwo nicht. Ob das jetzt am Trainer liegt, weiß ich nicht. Da liest man ja viel und hört viel. Das kann ich zu wenig beurteilen. Ich glaube aber, dass die entscheidenden Spieler gerade nicht in der Form sind, dass sie sagen, sie können ein Spiel rumreißen. Ja, und wenn ich jetzt die Länderspiele gerade gesehen habe, zumindest die der deutschen Nationalmannschaft, dann waren da die Bayern-Spieler auch nicht unbedingt die herausgeragt haben. Und wenn das aber dann die Säulen sein sollen, jetzt gegen Wolfsburg, schwer. Also Lewandowski trifft nicht. Hinten machen sie viele Fehler. Ob das jetzt Boateng oder Hummels sind. Süle ist ja noch der konstanteste von allen, wie ich finde. Im Mittelfeld finden sie keine Ideen. Also so waren zumindest die letzten Spiele. Und so richtig Anlass, dass das jetzt anders wird gegen Wolfsburg, sehe ich momentan nicht. Na, mir soll es ja relativ recht sein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann sag zum Abschluss nochmal einen Tipp. Ich glaube, dass Wolfsburg 2-1 gewinnt. Das wäre sehr, sehr geil. Das war ja, wenn wir miteinander gesprochen haben, auch schon mal von den Tipps her ganz deutlich in die andere Richtung. Das waren aber auch andere Zeiten und ich sehe da momentan keinen Anlass dafür, warum ich das anders sehen sollte. Leider. Sehr schön. Sagt Mario Kottkamp von der Produktionsgesellschaft Yau Media in München und kennt sich bei den Bayern ganz gut aus, hat neulich auch erst mit Niko Kovac gedreht fürs ZDF und ich danke für das Gespräch. Danke auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Weihnachten in Braunschweig. Bei der Weihnachtsfeier eines Fanclubs von Eintracht Braunschweig kommt auch ein Weihnachtsmann. Alle Fans sind schon ganz gespannt, was hat der Weihnachtsmann vor, was bringt er uns mit. Und dann fängt der Weihnachtsmann an. So, liebe Fans, wer mir ein langes Gedicht erzählt, der kriegt ein großes Geschenk. Wer mir ein kurzes Gedicht erzählt, der kriegt ein kleines Geschenk. Dann fängt man an. Eintracht jetzt und immer. Ja, und wer mich verarschen will, der kriegt gar nichts. Fan-Infos. Ja, nach diesem Highlight deutscher Unterhaltungskultur habe ich auch noch ein paar wichtige Fan-Infos für euch. Ja, und zwar geht es natürlich auch um das Spiel gegen Bayern. Da wird noch im Allerpark die Messe IZB abgebaut. Deswegen gibt es da am Samstag auch noch ein paar Probleme, was so die Parkmöglichkeiten angeht. Und es wird dringend aufgerufen, dass die Wölfe-Fans, weil die Butze ja voll werden wird, voraussichtlich dann mit dem ÖPNV anreisen sollen. Ja, und dann gibt es eine sehr, sehr schöne Aktion der aktiven Fanszene, wie ich finde. Und zwar wird es erstmals in unserer Geschichte eine gemeinsame Bustour bzw. Autoanreise, wenn man so möchte, geben. Und zwar zum Pokalspiel am 30. Oktober, das ist ein Dienstag, bei Hannover 96. Und ja, eine schöne Nummer, da trifft man sich um 15 Uhr an der Volkswagen Arena und dann fährt man da gemeinsam rüber, quasi im Konvoi, treffen es am Fancontainer vor der Nordkurve. Und ja, da ruft die aktive Fanszene auf, dass alle hinkommen, Konvoi von Bussen und Pkw und dann fahren wir da nach Hannover und erreichen die nächste Runde. Hoffe ich jedenfalls. Ja, und als letztes sei noch mal darauf hingewiesen, am Samstag ist Wölfe Radio Arena Live wieder am Start. Ab 15.20 Uhr gehen wir auf Sendungen, erreichbar über die VfL-Homepage und hoffentlich auch über die VfL-App. Und dann kann man, wer es nicht ins Stadion schafft, gerne wieder dabei sein und uns verfolgen, wie wir das Spiel kommentieren gegen die Bayern. Und hoffentlich, Mario hat es ja gerade im Interview gesagt, hoffentlich dann auch den 2:1-Sieg einfahren tatsächlich. Da sind wir mal sehr gespannt. Also, wer möchte, gerne einschalten, Wölfe Radio Arena Live. Auch wieder am Samstag. Der VfL Podcast. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende hier. Wir fällt mir auf, wir haben gar nicht so über Bayern gequatscht. Sag zumindest noch, was der glaubt für Samstag. Schönes Spiel, intensiv. Und ich hoffe, dass wir da jetzt, dass der Knoten platzt und wir den echt nochmal ein 2:1 einschenken. Möglichst keine Niederlage. Damit wäre ich euch schon ganz zufrieden. Ja, ich fürchte halt, Bayern ist jetzt in der Situation, wo sie müssen, haben nur auf die Fresse gekriegt. Wenn sie gegen den Trainer spielen, haben wir eine Chance. Wenn sie alle nochmal irgendwie beweisen wollen, dann sieht es schlecht aus, weil dann kommen wir zur Unzeit mal wieder. Aber natürlich, zu Hause hoffe ich natürlich auch darauf, live zu hören bei Wölfe Radio Arena Live, dass wir da was mitnehmen. 10 Siege in Folge wären auch nicht besser gewesen, wenn die Bayern mit 10 Siegen in Folge zu uns gekommen wären. Hätte ich mir ehrlich gesagt, das ist ein Bonusspiel. Das heißt, da kann man nicht unbedingt damit rechnen, 3 Punkte mitzunehmen. Aber die Situation ist halt eigentlich besser als üblicherweise. Ja, Bonus. Bonus. Bonus. Wenn ich mich auf eine Nuss setze, dann habe ich auch Bonus. Okay, noch ein flacher Witz hinten raus. Ich danke euch fürs Zuhören. Und schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid beim Wölfe Radio in dieser Woche. Nächste Woche sehen wir uns dann, hören wir uns wieder. Wie es euch gefallen hat, schreibt gerne in die Kommentare. Schreibt auch eure Meinung zur Sendung, wie euch das Format hier heute gefallen hat. Immer mit 3 Moderatoren sozusagen an meiner Seite. Und das war einmal der Sebastian, ich danke dir. Ich danke auch, hat Spaß gemacht. Ja, danke auch. Und der Wolfgang. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Ja, ja, toll. Und bitte auch in den Kommentaren ehrlich sein, was Wolle angeht. Ja, genau. Aber seid nicht zu gemein, ich bin sensibel. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann waren wir das Wölfe-Radio. Wenn es euch nicht gefallen hat, waren wir das Fan-Radio von Eintracht Braunschweig. Könnt ihr gerne dann auch mit reinschreiben. Nein, alles gut. Und wir hoffen natürlich auf 3 Punkte am Samstag. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Yeah, servus. Das ist wunderschön. Yeah.